Umberto Eco, Das Foucault'sche Pendel, Teil 2, aus dem Italienischen von Burkhard Kröber, Hörspielbearbeitung Richard Hay, Musik Matthias Turo, Regie Otto Düben. Lia, du Ferne, ich rede zu dir, rede und rede, damit ich das Pendel nicht mehr höre. Aber ich hör's. Lautlos schwingt es seinen unmerklich sich verändernden Bogen der Erdrotation folgend, aber ich hör's. Ich hör's, wie ich es vorgestern gehört habe, in meinem Versteck, im Periskop oben in dieser seltsamen Kirche in Paris, zwischen all den ausgestellten Maschinen und technischen Geräten, das Pendel im letzten Tageslicht vor Augen. Jetzt sitze ich hier in Belbos Landhaus am Fenster, blicke über den Garten im Vollmondlicht und denke, wenn doch die Hunde im Tal wieder bellen würden, wenn doch die Nachtgrillen singen würden. Ich denke an das, was ich im Periskop gedacht habe, während ich wartete, all die Stunden bis Mitternacht. Wie ich Belbo und Diotta Levi meine Doktorarbeit erzählt habe, an jenem Abend in Pilates Bar. Die Geschichte der Tempelritter. Hätte ich sie doch nicht geschrieben, damit fing's an. Da sind sie eingestiegen, die beiden. Diotta Levi, kritisch versunken in Geheimlehren, Kabbala, Zahlenmagie. Und Belbo, immer auf der Flucht, wie er selbst sagt. Als Kind auf der Flucht zwischen Partisanen und Faschisten. Später auf der Flucht vor Frauen, die er hätte haben können. Und auf Demonstrationen immer in der Nähe enger Gassen, in die er sich flüchten konnte. Nie ein Buch geschrieben, alles schon geschrieben, wie er sagt. Was ihm bleibt, die Bücher anderer zu korrigieren, Cecilia. Die Erinnerung an eine Frau, vor der er nicht geflohen ist. Heimlich für sie Trompete gelernt. Die einzige Art, mich Cecilia bemerkbar zu machen. Denn ich war 13 und sie 13,5. Und ein Mädchen von 13,5 ist eine Frau. Und ein Junge von 13 ein Rotzbengel. Und sein Computer Avulafia, den er mit den Geschichten programmiert, die er nicht schreibt. Nie hat Cecilia meine Trompete gehört. Du kennst ihn, kennst Diotta Levi. Ich sag dir, was du weißt. Ich muss es dir sagen, um meine Erinnerungen zu ordnen. Auch das habe ich schon gesagt. Diese beiden Lektoren dieses Verlags für esoterische Literatur, wie sie plötzlich anfingen zu kombinieren. All das Zeug, all der Geheimlehrenspinner, das sie täglich auf den Schreibtisch kriegten. Da brauchte nur noch der Oberst Ardenti zu kommen, der kein Oberst war und auch nicht Ardenti hieß, brauchte nur mit seinem verstümmelten Geheimplan zu kommen, den er aus irgendeiner französischen Höhle hatte. Geheimplan zur Erringung der Weltherrschaft mit Hilfe der tellurischen Ströme durch die im Geheimen weiterbestehenden Tempelritter. Alles genau angegeben, wie sie durch die Jahrhunderte die Stafette weitertrugen. Da brauchte der Oberst Ardenti nur noch spurlos zu verschwinden und wir konnten das Spiel beginnen, den großen Plan entwerfen, alles zusammentragen, alles über den Computer miteinander verflechten, Analogien finden, und wir würden für alle Esoteriker die potenziellen Herren der Welt sein. Mit dem Schlüssel zur Weltherrschaft in den Händen, Schöpfer des vollkommensten esoterischen Wahngebäudes aller Zeiten. Nein, es war anders. Da war Belbos Freundin, du kennst sie. Und da war jener geheimnisvolle Allier in der unergründlichen, verborgenen Weisheit von Jahrtausenden mühelos zu Hause, Allier, der Lorenza zu bestricken schien. Allier, dem Belbo wohl zeigen wollte, wer hier der wahre Geheimlehrenmeister wäre. Allier, den ich in Brasilien kennengelernt hatte, wo ich wegen Amparo italienischer Lektor geworden bin und wo ich hoffte, nie mehr etwas von den Tempelrittern zu hören. Amparo. In Mailand war sie mir begehrenswert erschienen wegen ihrer nüchternen, coolen Art. Dort unten, im Kontakt mit den Säuren ihres heimischen Bodens, wurde sie schwerer definierbar. Luzide Visionär und fähig zu unterirdischer Rationalität. Ich fühlte, wie sich archaische Leidenschaften in ihr regten, die sie wachsam zu zügeln suchte. Pathetisch in ihrem Asketentum, das ihr gebot, der Verführung zu widerstehen. Am besten ermaß ich ihre herrlichen Widersprüche, wenn ich sie beim Diskutieren mit ihren Genossen sah. Oder der Beschwörung afrikanischer Gottheiten. Und hier waren Amparos Genossen geteilter Meinung. Für einige bewies sich darin eine Rückkehr zu den Wurzeln, ein Widerstand gegen die Welt der Weißen. Für andere waren diese Kulte die Droge, mit welcher die herrschende Klasse ein immenses revolutionäres Potenzial niederhielt. Wieder andere sahen darin den Schmelztiegel, in dem sich Weiße, Indios und Schwarze zu einer neuen Kraft mit noch vagen Perspektiven und ungewissem Schicksal vermischten. Amparo war entschieden. Für sie waren die Religionen immer und überall das Opium der Völker gewesen. Umso mehr also waren es diese pseudo-tribalistischen Kulte. Dann fasste ich sie um die Taille in den Escolas de Samba, wenn auch ich an den Tänzerschlangen teilnahm, die sich in langen Serpentinen wanden, begleitet vom unerträglichen Rhythmus der Trommeln. Und ich spürte, dass sie an jener Welt mit den Unterleibsmuskeln hing, mit dem Herzen, dem Kopf, den Nasenflügeln. Eines Morgens, als ich mit Amparo aus einem Seminar über die Klassenstruktur des Lumpenproletariats kam, fuhren wir eine Küstenstraße entlang. Am Strand sah ich Votivgarben aufgereiht, bunte Kerzen und weiße Körbe. Das sind Garben für Yemansha, die Göttin der Gewässer. Sie stieg aus dem Wagen, trat andächtig an die Wasserkante und blieb ein Weilchen schweigend dort stehen. Sag mal, glaubst du an diese Yemansha? Wie kannst du das denken? Meine Großmutter brachte mich hierher an den Strand und rief die Göttin an, damit ich schön und gut und glücklich gedeihe. Wer war doch gleich euer Philosoph, der von schwarzen Katzen und Korallenamuletten sprach und gesagt hat, es ist nicht wahr, aber ich glaube daran. Gut, ich sage eben, ich glaube nicht daran, aber es ist wahr. Heute weiß ich, dass ich damals anfing, mich vom Gefühl der allgemeinen Ähnlichkeit einlullen zu lassen. Alles hing irgendwie mit allem zusammen. Alles konnte mysteriöse Analogien mit allem haben. Und während ich immer tiefer in den Dschungel der Ähnlichkeiten eindrang, bekam ich einen Brief von Belbo. Lieber Casaubon, ich wusste gar nicht, dass Sie in Brasilien sind. Aber vor 2 Tagen fand ich jemanden bei Pelade, der mir Ihre Koordinaten geben konnte. Es scheint mir angebracht, Sie über einige neue Fakten ins Bild zu setzen, betreffend die unselige Geschichte mit dem Oberst Ardenti. Mehr als 2 Jahre sind seither vergangen und ich muss mich nochmals bei Ihnen dafür entschuldigen, dass ich Sie damals, ohne es zu wollen, in den Schlamassel mit reingezogen habe. Ich hatte die hässliche Sache schon fast vergessen, aber vor 2 Wochen bin ich an einen Mysteriosophenzirkel geraten mit einem Direktor, der sich Brambilla nennt. Die Götter mögen es ihm verzeihen. Und eine Feier zur Beschwörung des Geistes von Cagliostro veranstaltete, auf der zwischen Kerzen, Grablichtern, Kandelabern und Zugongschlägen das Medium, ein zitterndes, schwitzendes Mädchen, plötzlich zwischen 2 Seufzern etwas von 6 Siegeln stammelte, von 120 Jahren Wartezeit und von 36 Unsichtbaren. Kein Zweifel, sie zitierte Ardentis Geheimpapier. Jene verstümmelte Botschaft aus der französischen Höhle, die Ardenti auf meinem Schreibtisch damals zurückgelassen hatte. Nach Schluss der Veranstaltung wollte ich mich dem Mädchen nähern, aber da ist plötzlich dieser Kommissar neben mir, will wissen, was ich von dem Mädchen gewollt habe, was ich ihm natürlich nicht sage. Und später, als wir einen Espresso tranken, erklärte er, zufällig wisse er, dass Oberst Ardenti kurz vor seinem Verschwinden zusammen mit diesem Mädchen aus Brambillas Büro gekommen sei. Einen Tag später ist das Mädchen samt Freund, mit dem es zusammenlebte, ebenfalls spurlos verschwunden. Zimmer durchwühlt, alles drunter und drüber, Schubladen leer. Eine etwas unheimliche Geschichte, Casaubon. Finden Sie nicht? Vorgestern Abend im Periskop sagte ich mir, im Milieu dieser Mysteriosophen musste jemand gewesen sein, der den Oberst hatte verschwinden lassen, um ihn zum Schweigen zu bringen. Und dieser jemand hatte bemerkt, dass Belbo das Mädchen befragen wollte und hat es ebenfalls eliminiert. Um die Ermittler irre zu führen, hat er auch den Geliebten des Mädchens eliminiert. So einfach alles, wenn es einen Plan gegeben hätte. Aber gab es denn einen, wo wir ihn doch erst erfinden sollten? Und zwar erst viel später. Ist es möglich, dass die Realität nicht nur die Fiktion überholt, sondern ihr vorauseilt, ja vorauseilend ihr zuvorkommt, um die Schäden zu reparieren, die die Fiktion erst anrichten wird? Durch einen Freund von Amparo, einen naiven Maler, lernten wir einen, wie der Freund sagte, reichen Herrn aus Italien kennen, der ein Bild von ihm kaufen wollte. Allier. Korrekt gekleidet in nadelgestreiften Zweireiher, trotz der Hitze, Brille mit Goldrand, rosiger Teint, Silberhaar. Er küsste Amparo die Hand wie einer, der keine andere Begrüßung einer Dame kennt, und bestellte Champagner. Unser Malerfreund musste gehen. Allier überreichte ihm ein Bündel Reiseschecks und sagte, er solle ihm das Werk ins Hotel schicken. Wir blieben noch auf einen Plausch. Allier sprach fließend Portugiesisch, aber wie einer, der es in Lissabon gelernt hat, was ihm noch mehr das Flair eines Gentleman aus anderen Zeiten verlieh. Er fragte uns, woher wir seien, machte ein paar Bemerkungen über die mögliche Genfer Herkunft meines Namens, interessierte sich für die Familiengeschichte Amparos, aber irgendwie hatte er gleich geahnt, dass sie aus Recife stammte. Was seine eigene Herkunft betraf, erklärte er sich nicht näher. »Ich bin wie einer von hier. In meinen Genen haben sich zahllose Rassen akkumuliert. Der Name ist italienisch nach dem alten Besitz seines Vorfahren. Ja, vielleicht adelig, aber wer achtet schon heutzutage noch darauf? In Brasilien bin ich aus Neugierde. Ich interessiere mich für alle Formen der Tradition. Zu Hause habe ich eine schöne Bibliothek über Religionswissenschaften. In Mailand, wo ich seit einigen Jahren lebe. Kommen Sie mich doch einmal besuchen, wenn ich wieder dort bin. Ich habe viele interessante Sachen. Von den afro-brasilianischen Riten bis zu den Isis-Kulten im spätrömischen Reich. Ich schwärme für die Isis-Kulte. Sicherlich wissen Sie alles über die Isis-Kulte. Nur das Wenige, was ich davon gesehen habe. Aber war das nicht vor 2000 Jahren? Ich bin nicht so jung wie Sie. Wie Cagliostro. War es nicht er, den man einmal, als er an einem Kruzifix vorbeikam, zu seinem Diener murmeln hörte, ich hatte es ihm doch gesagt, diesem Juden, dass er aufpassen sollte an jenem Abend damals, aber er wollte ja nicht hören. Cagliostro war ein Intrigant. Man weiß sehr gut, wann und wo er geboren ist. Und er hat nicht einmal besonders lange gelebt. Er prahlte bloß. Das glaube ich gern. Ein Intrigant. Aber das heißt nicht, dass es nicht privilegierte Personen gegeben hat und gibt, die viele Leben durchgemacht haben. Die moderne Wissenschaft weiß noch so wenig über die Alterungsprozesse. Wer weiß, ob die Sterblichkeit nicht einfach nur ein Ergebnis schlechter Erziehung ist. Cagliostro war ein Intrigant, aber der Graf von Saint-Germain war keiner. Und wenn er sagte, er habe einige seiner chemischen Geheimnisse von den alten Ägyptern gelernt, hat er vielleicht nicht bloß geprahlt. Doch, da ihm ohnehin niemand glaubte, wenn er diese Episoden erwähnte, tat er aus Höflichkeit gegenüber seinen Zuhörern so, als ob er scherzte. Aber Sie tun, als ob Sie scherzten, um uns fühlen zu lassen, dass Sie die Wahrheit sagen. Sie sind nicht nur schön, Sie sind auch außergewöhnlich scharfsinnig. Aber ich beschwöre Sie, mir nicht zu glauben. Wenn ich Ihnen im staubigen Glanz meiner Jahrhunderte erschiene, würde Ihre Schönheit mit einem Schlage verwelken. Und das könnte ich mir nicht verzeihen. Amparo war erobert und mich durchzuckte ein Anflug von Eifersucht. So brachte ich das Gespräch auf gewisse Kulte oder Riten, von denen ich gehört hatte. Candomblé, Umbanda. Sie sollten einmal an einem Candomblé teilnehmen. Einige Paes oder Maes de Santo sehen aus, als wären sie direkt aus Onkel Toms Hütte entsprungen. Aber sie haben die Bildung eines Theologen der Gregorianer. Oh ja, bringen Sie uns hin. Ich bin vor vielen Jahren mal in einem Umbanda-Zelt gewesen, aber ich habe nur vage Erinnerungen. Ich erinnere mich nur an eine große Verwirrung. Verwirrung? Ich hoffe nicht, mein schönes Fräulein, dass Sie außer scharfsinnig auch übertrieben empfindsam sind. Eine erlesene Qualität, wenn sie sich mit Anmut und Intelligenz verbindet, aber gefährlich. Für Leute, die sich an gewisse Orte begeben, ohne zu wissen, was sie dort suchen. Und was sie dort finden werden. Und außerdem, bitte verwechseln Sie nicht den Umbanda mit dem Candomblé. Dieser ist ganz und gar autochton, afro-brasilianisch, wie man zu sagen pflegt. Jener ist eine recht späte Blüte, entstanden aus einer Kreuzung von eingeborenen Riten mit der esoterischen Kultur aus Europa. Geprägt von einer Mystik, die ich templerisch nenne. Templerisch. Die Templer hatten mich wieder. Glauben Sie, dass die Templer existieren? Was heißt existieren? Sagen Sie es. Die große weiße Bruderschaft, nennen Sie sie Rosenkreuzer, nennen Sie sie eine spirituelle Ritterschaft, von der die Templer eine vorübergehende Verkörperung waren, ist eine Schar von Weisen, von wenigen, sehr wenigen Auserwählten, die durch die Geschichte der Menschheit zieht, um einen Kern von ewiger Weisheit zu bewahren. Die Geschichte entwickelt sich nicht durch Zufall. Sie ist das Werk der Herren der Welt, denen nichts entgeht. Natürlich schützen sich diese Herren durch das Geheimnis. Und daher, wann immer sich jemand als Herr bezeichnet oder als Rosenkreuzer oder als Templer, ist er ein Lügner. Die wahren Herren der Welt sind woanders zu suchen. Dann geht also diese Geschichte ewig weiter. So ist es. Und das ist die List der Herren. Und was wollen Sie denn, dass die Leute wissen? Dass es ein Geheimnis gibt. Wozu sonst leben, wenn alles so wäre, wie es erscheint? Und was ist das Geheimnis? Das, was die Offenbarungsreligionen nicht zu sagen gewusst haben. Das Geheimnis ist jenseits. Besessen, sondern von den Eguns, den Geistern Verstorbener, und von Eshu, dem afrikanischen Hermes, und von seiner Gefährtin, der Pombagira. Der Eshu ist eine Yoruba-Gottheit, ein immer zu bösen Scherzen und Streichen aufgelegter Dämon. Ich hatte Amparo untergefasst, und plötzlich spürte ich, wie ihre Hände zu schwitzen begannen. Ihr Körper zitterte, ihre Lippen öffneten sich. Mir ist nicht gut. Ich möchte raus. Wir werden dich hinaus begleiten. Ich muss irgendwas gegessen haben. Und dann diese Gerüche, diese Hitze. Bitte, lasst mich ein bisschen frische Luft schnappen. Geht wieder rein. Ich bin nicht krank. Wir gaben nach und ließen sie draußen. Aber als ich wieder hineinkam, nach der Unterbrechung im Freien, wirkten die Trommeln, die schwere Luft, der scharfe Schweißgeruch, der jetzt allen Leibern entströmte, wie ein Schluck Alkohol auf einen, der nach langer Abstinenz wieder zu trinken anfängt. Ich fasste mir an die Stirn. Ein alter Mann reichte mir ein Agogo, ein kleines vergoldetes Instrument, eine Art Triangel mit Schellen, die man mit einem metallenen Stöckchen schlug. Steigen Sie aufs Podium. Spielen Sie. Es wird Ihnen gut tun. Ich schlug das Agogo bemüht, mich dem Rhythmus der Trommeln anzupassen. Und langsam trat ich in das Geschehen ein. Wurde ein Teil davon. Beherrschte es durch Teilnahme, vertrieb meine innere Anspannung durch Bewegungen meiner Beine und Füße. Befreite mich von dem, was mich umgab, indem ich es provozierte und ermunterte. Während die Medien nach und nach in Trance fielen, führten die Kambonos sie an die Ränder des Saales, ließen sie niedersitzen und boten ihnen Zigarren und Pfeifen an. Diejenigen Gläubigen, denen kein Besuch zuteil geworden war, strömten herbei, knieten vor ihnen nieder, flüsterten ihnen ins Ohr, hörten auf ihre Ratschläge, empfingen ihren wohltuenden Einfluss, ergossen sich in Bekenntnissen und gewannen daraus Erleichterung. Einige deuteten einen Anflug von Trance an, den die Kambonos maßvoll ermunterten, um sie dann entspannter in die Menge zurückzuführen. Auf der Tanzfläche bewegten sich noch viele Kandidaten für die Ekstase. Einige waren offensichtlich von Eshu gepackt worden. Sie zeigten einen bösen, tückischen, hinterhältigen Ausdruck und bewegten sich ruckhaft voran. Da aber sah ich Amparo. Sie musste schon vor einer Weile wieder hereingekommen sein. Und sicher hatte sie dieselbe Wirkung verspürt wie ich zuvor. Aber niemand hatte ihr ein Agogo gegeben und vielleicht hätte sie nun auch keines mehr gewollt. Von tiefen inneren Stimmen gerufen hatte sie jeden Abwehrwillen abgelegt. Ich sah sie mitten auf die Tanzfläche stürmen. Plötzlich innehalten, das Gesicht unnatürlich emporgereckt, den Hals fast starr, dann selbstvergessen sich einer lasziven Sarabande überlassen, mit Handbewegungen, als wollte sie ihren Körper anbieten. Kommt vor, kommt vor. Aber dann gibt es keine Rettung. Ich bin immer noch eine Sklavin. Schlaflos in der Nacht. Mir war, als läge ein unbekanntes Wesen neben mir. Am nächsten Morgen teilte Amparo mir trocken mit, sie werde nach Petropolis fahren, um eine Freundin zu besuchen. Wir verabschiedeten uns verlegen. Sie ging davon mit einer Segeltuchtasche und einem Buch über politische Ökonomie unterm Arm. 2 Monate lang ließ sie nichts von sich hören, und ich suchte nicht nach ihr. Dann schrieb sie mir einen knappen, sehr allgemein gehaltenen Brief. Schrieb, sie brauche eine Zeit der Besinnung. Ich antwortete nicht. Ich empfand keinen Schmerz, keinen Groll, keine Sehnsucht. Ich fühlte mich leer, luzide, gereinigt und blank geputzt wie ein Aluminiumtopf. Irgendwann beim Durchblättern einer Illustrierten sah ich, dass es in Rio eine Veranstaltung des alten und angenommenen Ordens vom Rosenkreuz gab. Ich weiß nicht, warum ich hinging, aber ich ging hin. Redner war ein gewisser Professor Bramanti, Referendar des Ordens in Europa, geheimer Ritter des Großpriorats in Partibus von Rhodos, Malta und Thessaloniki. Pharao Amosis war von ihnen beeinflusst, als er die große weiße Bruderschaft gründete, Hüterin jener vorsintflutlichen Weisheit. Bramanti, ich kenne ihn. Alten Ägypter in den einer dieser Narren, die von unwiderleglichen Dokumenten reden. Der Rose und keiner hat jemals eins davon vorgezeigt. Er wohnt in Mailand, wenn er nicht gerade durch die Welt reist, um sein Evangelium zu verkünden. Bramanti weiß nichts. Besitzt. Aber man frage mich nicht, wer es ist. Ich blieb noch ein weiteres Jahr in Brasilien, aber nun mit dem Gefühl, immer schon halb auf dem Sprung nach Europa zu sein. Ich sah Allier nicht wieder. Ich sah Amparos Freunde nicht wieder. Ich verbrachte lange Stunden am Strand, um mich zu sonnen, und ließ Drachen steigen, die da unten sehr schön sind. Ich kam aus Brasilien zurück und wusste nicht mehr, wer ich war. Ich ging zu Pillade und fand mich auf fremdem Boden. Das Billard war noch da, auch mehr oder minder dieselben Maler. Aber die jugendliche Fauna hatte gewechselt. Einige der alten Stammkunden hatten, erfuhr ich, jetzt Schulen für transzendentale Meditation und makrobiotische Restaurants eröffnet. Ich fragte, ob jemand auch schon einen Umbanda-Tempel aufgemacht habe. Nein. Vielleicht war ich der Zeit voraus, ich hatte unerhörte Kompetenzen erworben. Um den historischen Kern zu befriedigen, hatte Pillade einen alten Flipper behalten. So einen von der Sorte, die inzwischen alle aussahen wie kopiert von Roy Lichtenstein und die massenhaft von den Antiquitätenhändlern aufgekauft wurden. Aber daneben, umdrängt von den Jüngeren, reihten sich andere Apparate mit blinkenden Bildschirmen, auf denen Geschwader vernieteter Busharde flogen, Kamikaze des Outer Space oder ein Frosch umherhüpfte und auf Japanisch quakte. Pillar des Bar war inzwischen ein einziges Flimmern sinistrer Lichter geworden. Und vielleicht hatten sich vor der Mattscheibe von Galactica auch die Rekrutenanwerber der Roten Brigaden umgesehen. Aber gewiss hatten sie den Flipper auslassen müssen, denn an dem kann man nicht mit einer Pistole im Gürtel spielen. Das wurde mir klar, als ich Belbos Blick folgte, der sich auf Lorenza Pellegrini heftete. Ich glaube, dass er sich in dem Moment in sie verliebte, als er spürte, dass sie imstande war, ihm ein unerreichbares Glück zu versprechen. Aber ich glaube auch, dass er durch sie anfing, den erotischen Charakter der Automatenwelten zu entdecken. Die Maschine als Metapher des kosmischen Leibes und das mechanische Spiel als talismanhafte Beschwörung. Er war schon dabei, sich an Abulafia zu berauschen, und bestimmt hat er schon das Pendel gesehen. Lorenza Pellegrini, ich weiß nicht durch welche Kurzschlussverbindung, versprach ihm das Pendel. Lia! Lia! Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dich wiederzusehen, aber ich hätte dir auch nie begegnet sein können, und das wäre noch schlimmer gewesen. Lia, ich wünschte, du wärst jetzt hier und hieltest mich an der Hand, während ich die Etappen meines Ruins rekonstruiere. Denn du hast es mir gesagt. Du musst außerhalb dieser Geschichte bleiben, du und das Kind. Aber ich muss zu dir reden, bevor sie kommen. Ich denke daran, wie wir uns kennengelernt haben im Lesesaal der Bibliothek. Ich mit meinem neuen Beruf, Agentur für Bildungsauskünfte. Du mit deiner Mähne vor den grünen Augen. Ich begriff nicht, wie du die Lexikonartikel, die du zu redigieren hattest, überhaupt lesen konntest. Bis nach Mitternacht haben wir beim Griechen neben Pilate gesessen und uns alles erzählt. Wie du dann deine Mähne beiseite geschoben hast, um mich genauer anzusehen. Und wie du gesagt hast, Pim. Wie ich von da an Pim für dich war. Wie wir in deinem Zimmer geschlafen haben oder in meinem kümmerlichen Büro. Und wie du viel besser im Spurenverfolgen warst als ich. All das immer wieder. Mir scheint, wir haben eine halbleere Kartei über die Rosenkreuzer. Ja, ich muss sie irgendwann auffüllen. Na gut, mach erst mal einen Verweis auf Yates. Was hat denn Yates damit zu tun? Einiges. Ich lese ja gerade, dass er zu einer Rosicrucian Society gehörte, die sich Stella Matutina nannte. All das immer wieder. Irgendwann sah ich also auch Belbo wieder. Herzliche Begegnung. Ich erzählte ihm von meiner Arbeit und er schien interessiert. Im Grunde wäre das genau das, was ich gern täte, den Sam Spade der Literatur spielen. $20 pro Tag plus Spesen. Aber bei mir spazieren keine geheimnisvollen, faszinierenden Frauen herein. Und keiner kommt, um mir vom Malteser Falken zu erzählen. Das weiß man nie. Abwarten. Wir sahen uns öfter. Ich erzählte ihm von meinen brasilianischen Erlebnissen. Aber ich fand ihn immer ein wenig zerstreut, mehr als gewöhnlich. Wenn Lorenza Pellegrini nicht da war, hielt er den Blick auf die Tür geheftet. War sie da, ließ er ihn nervös im Lokal umherschweifen und verfolgte ihre Bewegungen. Jacopo, bringst du mich nach Hause? Wieso ich heute? Weil du der Mann meines Lebens bist. Sie hören es, Cassobon. Ich bin der Mann Ihres Lebens. Darf ich bekannt machen? Cassobon, Lorenza Pellegrini. Hallo. Hallo. Was hat das denn damit zu tun? Ich habe dich gefragt, ob du mich im Wagen nach Hause fährst. Ach so. Entschuldigen Sie, Cassobon. Ich muss den Taxifahrer spielen für die Frau des Lebens von wer weiß wem. Blöd, Mann. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Belbo über das Pendel. Das Pendel. Welches Pendel? Das Pendel. Es nennt sich das Foucault'sche Pendel. Vielleicht ist es die Atmosphäre der Kirche. Aber ich versichere Ihnen, man hat dort ein sehr starkes Gefühl. Der Gedanke, dass alles fließt und nur dort oben der einzige feste Punkt des Universums existiert. Für einen, der keinen Glauben hat, ist das eine Art, zu Gott zurückzufinden, ohne dabei die eigene Ungläubigkeit in Frage zu stellen. Denn es handelt sich um einen Nullpol. Wissen Sie, für Leute meiner Generation, die Enttäuschungen mittags und abends gefressen haben, kann das tröstlich sein. Enttäuschung haben wir mehr gefressen, wir von meiner Generation. Überheblichkeit. Nein, nein, für euch war es nur eine Saison. Für uns ist es anders gewesen. Erst der Faschismus. Auch wenn wir ihn nur als Kinder erlebt hatten, wie einen Abenteuerroman. Aber die unsterblichen Schicksale waren ein fester Punkt. Dann der feste Punkt der Resistenzer. Besonders für solche wie mich, die sie von außen betrachteten und einen Vegetationsritus daraus machten, die Wiederkehr des Frühlings, eine Tag- und Nachtgleiche oder Sonnenwende, ich verwechsle das immer. Und dann für einige Gott. Und für andere die Arbeiterklasse. Und für viele beides zugleich. Es war tröstlich, für einen Intellektuellen zu denken, es gäbe da noch die Arbeiter, schön, gesund, stark und bereit, die Welt neu zu schaffen. Und auf einmal, ihr habt es ja auch gesehen, waren die Arbeiter zwar noch da, aber die Klasse nicht mehr. Muss wohl in Ungarn umgebracht worden sein. Und dann seid ihr gekommen. Für euch was? Eine ganz natürliche Sache vielleicht. Das war ein Fest. Für uns in meinem Alter nicht. Für uns war es die Abrechnung, das schlechte Gewissen, die Reue, die Regeneration. Wir hatten versagt. Und da kamt ihr mit eurem Enthusiasmus, eurem Mut, eurer Bereitschaft zur Selbstkritik. Und für uns, die damals Mitte 30 oder Anfang 40 waren, war es eine Hoffnung. Demütigend, aber eine Hoffnung. Wir mussten wieder so werden wie ihr, um den Preis noch einmal von vorne anzufangen. Wir trugen keine Krawatten mehr, wir warfen den Trenchcoat weg, um uns einen gebrauchten Parka zu kaufen. Manche kündigten ihre Stellung, um nicht mehr den Kapitalisten zu dienen. Aber ihr seid auf allen Fronten zurückgewiesen. Wir mit unseren jährlichen Bußpilgerfahrten zu den Fossa Ardeatine, wir hatten uns geweigert, Werbeslogans für Coca-Cola zu erfinden, weil wir Antifaschisten waren. Wir begnügten uns mit ein paar Kröten bei Garamond, weil Bücher wenigstens demokratisch sind. Und ihr, um euch an den Bourgeois zu reichen, die ihr nicht aufhängen konntet, ihr verkauft ihnen jetzt Videokassetten und Fanmagazine. Ihr infantilisiert sie mit Zähnen und der Kunst, ein Motorrad zu warten. Ihr habt uns eure Kopie der Gedankenmaus aufgeschwatzt und dann seid ihr mit dem Geld hingegangen und habt euch die Knaller für eure Feste der neuen Kreativität gekauft. Ohne Scham. Wir haben unser Leben damit verbracht, uns zu schämen. Ihr habt uns getäuscht, ihr habt keinerlei Reinheit dargestellt, es war bloß Pubertätsakne. Ihr habt uns das Gefühl gegeben, wir wären elende Feiglinge, weil wir nicht den Mut hatten, mit offenem Visier den Bullen entgegenzutreten. Und dann habt ihr irgendwelche Passanten, die gerade vorbeikamen, in den Rücken geschossen. Vor 10 Jahren ist es uns passiert, dass wir logen, um euch aus den Gefängnissen herauszuholen, und ihr habt gelogen, um eure Freunde ins Gefängnis zu bringen. Ich? Ja, ja, ich. Sie sind unschuldig, Cassobon, natürlich. Sie sind abgehauen, statt Steine zu schmeißen. Sie haben promoviert, nicht geschossen. Und doch, vor ein paar Jahren fühlte ich mich auch von Ihnen erpresst. Verstehen Sie mich recht, das ist nicht persönlich gemeint. Das sind Generationszyklen. Und als ich dann das Pendel sah letztes Jahr, habe ich alles begriffen. Was alles? Fast alles. Sehen Sie, Cassobon, auch das Pendel ist ein falscher Prophet. Sie schauen es an, Sie glauben, es sei der einzige feste Punkt im Kosmos. Aber wenn Sie es aus dem Kirchengewölbe abnehmen und es in einem Bordell aufhängen, funktioniert es trotzdem. Es gibt auch noch andere Foucault'sche Pendel, eins in New York im Palais der Vereinten Nationen, eins in San Francisco im Technischen Museum. Und wer weiß, wo sonst noch. Das Foucault'sche Pendel hängt fest, während die Erde sich unter ihm dreht. Wo immer es sich befindet, jeder Punkt im Universum ist ein fester Punkt. Man braucht nur das Pendel dran zu hängen. Dann ist Gott überall. In gewissem Sinn, ja. Und deshalb verwirrt mich das Pendel. Es verspricht mir das Unendliche, aber es lässt mir die Verantwortung zu entscheiden, wo ich es haben will. Also genügt es nicht, das Pendel einfach da zu verehren, wo es ist. Man muss auch hier wieder eine Entscheidung treffen und den besten Punkt suchen. Und doch... Und doch? Cassobon, Sie nehmen mich doch nicht etwa ernst, oder? Nein, nein. Ich kann unbesorgt sein. Wir sind Leute, die nichts ernst nehmen. Und doch sagte ich, das Gefühl ist, da hat man nun in seinem Leben das Pendel an so viele Stellen gehängt und nie hat es funktioniert. Und dort im Pariser Conservatoire funktioniert es so gut. Was, wenn es im Universum privilegierte Punkte gäbe? Hier vielleicht an der Decke dieses Büros? Das wird uns niemand glauben. Es braucht eine Atmosphäre. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir ständig auf der Suche nach dem richtigen Punkt und vielleicht ist er uns ganz nah, aber wir erkennen ihn nicht. Und um ihn zu erkennen, müssten wir glauben. Schluss jetzt. Gehen wir zu Signor Garamond. Um das Pendel aufzuhängen? Um über Geld zu reden. Signor Garamond plant eine neue Buchreihe über okkulte Wissenschaften. Das ist jetzt in, sagt er. Wenn sich erst herumspricht, was wir vorhaben, werden alle Okkultisten unsere Kunden. Verkleiden wir uns also als Blüten, sagt er, die Bienen werden schon kommen. Aber ich sage, da brauchen wir die Mitarbeit eines Agenten für Bildungsauskünfte. Und Garamond soll ihn gefälligst anständig honorieren. Ich erinnere mich, dass auch der Agent für Bildungsauskünfte Auskünfte brauchte. Auskünfte darüber, was nämlich in den Kreisen, die wir erreichen wollten, von all dem Zeug schon bekannt war, was nicht. Ein Berater musste her, nüchterner als alle diese Diaboliker, aber genauer Kenner ihrer Welt. Mir fiel Allier ein. Ich rief in seine Mailänder Wohnung an, er schien erfreut, meine Stimme zu hören, war auch bereit zu helfen. Es wird für mich eine Suche nach Wahrheit sein. Eine Käste du Graal. Ich erinnere mich, wie er, als wir ihn besuchten, leichthin von Zahlenentsprechungen zwischen der Cheops-Pyramide und dem Lotteriekiosk auf der Straße vor seinem Fenster redete. Denn wenn die Welt, die untere und die obere, ein System von Entsprechungen ist, in welchem tout se tient, so ist es nur natürlich, dass der Kiosk und die Pyramide, die beide von Menschen erbaut sind, in ihrer Struktur unbewusst die Harmonien des Kosmos reproduzieren. Oder von Elektrizität, Radioaktivität, Atomenergie. Radioaktivität, Atomenergie. Der wahre Initiierte weiß, das alles sind nur Metaphern, oberflächliche Hüllen, konventionelle Lügen, bestenfalls klägliche Surrogate einer viel älteren und vergessenen Kraft, die der Initiierte sucht und die er eines Tages auch finden wird. Wir müssten vielleicht von den tellurischen Strömen sprechen. Ich erinnere mich, wie er, als wir so zusammensaßen, Besuch einer jungen Dame bekam, die uns zunächst nicht wahrnahm und Allier neckisch die Wange streichelte. Simon, du wirst doch deine Sophia nicht im Vorzimmer warten lassen. Und dann, als sie uns bemerkte, fröhlich Belbo zuwinkte. Hallo, Jacopo, wie geht's? Ich erinnere mich, wie Belbo erbleichte, als er Lorenza so vertraut mit Allier sah. Wieso nennst du ihn Simon? Weil er dich Sophia nennt? Ach, das ist doch ein Spiel. Ich habe ihn bei Freunden kennengelernt, okay? Ich finde ihn faszinierend. Er küsst mir die Hand, als ob ich eine Prinzessin wäre. Und er könnte mein Vater sein. Pass auf, dass er nicht dein Kindsvater wird. Mir war, als hörte ich mich mit Amparo reden, in Bahia. Lorenza hatte recht. Allier wusste, wie man einer jungen Frau die Hand küsst, die diesen Ritus nicht kennt. Also warum, Sophia? Das ist eine tolle Geschichte. Hast du gewusst, dass unser Universum durch einen Irrtum entstanden ist? Und dass es ein bisschen meine Schuld war? Sophia war der weibliche Teil von Gott. Weil damals war Gott mehr Frau als Mann. Und ihr seid es dann gewesen, die ihm den Bart verpasst habt und ihn er genannt habt. Ich war seine gute Hälfte. Simon sagte, ich wollte die Welt hervorbringen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich, die Sophia, die sich auch, warte mal, die Enoja nennt. Ich glaube, mein männlicher Teil wollte nicht kreieren. Vielleicht hat er nicht den Mut dazu. Vielleicht war er impotent. Na, jedenfalls ich, statt mich mit ihm zusammenzutun, wollte die Welt alleine machen. Ich konnte nicht widerstehen. Ich glaube, es war aus zu großer Liebe. Ja, wirklich. Ich liebe dieses ganze chaotische Universum. Deswegen bin ich die Seele dieser Welt, sagt sie mir. Wie nett. Sagt er sowas allen? Nein, Dummkopf, nur mir. Weil er mich besser versteht als du, weil er nicht versucht, mich nach seinem Idealbild zurechtzustutzen. Er begreift, dass ich das Leben auf meine Art leben muss. Und genau so hat's die Sophia gemacht. Sie hat nicht lange gefragt, sondern hat einfach angefangen, die Welt zu machen. Sie hat sich mit der Urmaterie besudelt, die ekelhaft war. Ich glaube, die benutzte noch keine Deodorants. Und es war nicht mit Absicht, aber ich glaube, sie war's. Die Sophia, die den Dings da gemacht hat, den Demo... Wie heißt er noch gleich? Meinst du den Demiurg? Ja, genau, den. Ich weiß nicht mehr, ob dieser Demiurg, ob den jetzt die Sophia gemacht hat oder ob er schon da war und sie ihn bloß aufgestachelt hat. Hey, Blödmann, los, mach die Welt, dass wir uns amüsieren können. Der Demiurg muss ein Chaot gewesen sein. Er hat nämlich nicht gewusst, wie er die Welt ordentlich machen sollte. Und er hätte sie eigentlich gar nicht machen dürfen. Denn die Materie ist schlecht und er war nicht befugt, die Hände da reinzustecken. Na, jedenfalls hat er dann zusammengepfuscht, was er eben zusammengepfuscht hat. Und die Sophia ist drin stecken geblieben, als die Gefangene der Welt. Oder genauer der bösen Engel. In dieser Geschichte sind nämlich die Engel böse und haben dem Jörg geholfen, all das Chaos anzurichten. Und diese bösen Engel also, die halten mich fest und wollen mich nicht loslassen und quälen mich. Aber ab und zu gibt es einen Menschen, der mich erkennt, wie Simon. Oder du. Ich auch. Wie schön. Aber trink nicht so viel. Kennst du Ricardo? Ricardo? Er malt tolle Bilder. Wir sind alle eingeladen zur Vernissage morgen Abend. Ich erinnere mich, aber die Bilder verschwimmen. Ich weiß nicht mehr genau, was dann... Von Belbo eingeladen hierher, das ja. Wir alle, Diotta Levi, Lorenza, ich. Lorenza als Belbo Sophia. Dann mit Allier zu jenem geisterhaften Kastell in den Bergen, wo nur Eingeweihte Zutritt haben. Mit Rosenkreuzlern, Druiden, Priesterinnen, Weihrauch, goldglitzerndes, silberblinkendes, grelle Farben, Düsternis, Blut, Höhlen, Greise in schrecklich wallenden Gewändern, Labyrinth an Labyrinth und Bramanti in roter Tunika, weißer Umhang mit goldenem Saum, Mitra und rot-weißer Federbusch, Arme erhoben. Und Lorenza als Sophia, auch das. Ja, aber es ist alles. Ich erinnere mich, dass ich, verzeih Lia, dass ich Lorenza begehrt habe. Aber es war nur ein Moment. Ein Moment in meiner Verwirrung. Ja, meine Verwirrung nahm zu. Und ich ertappte mich beim Nachdenken darüber, dass die Höhe der großen Pyramide im Grunde ja wirklich ein Milliardstel der Entfernung Erde-Sonne betrug. Und dass es ja tatsächlich Analogien zwischen keltischer und indianischer Mythologie gab. So begann ich alles und jedes, was mich umgab, zu befragen. Die Häuser, die Firmenschilder, die Wolken am Himmel und die Abbildungen in den Büchern, um ihnen nicht ihre eigene Geschichte, sondern eine andere zu entlocken. Eine, die sie gewiss verbargen, aber die sie letztlich gerade aufgrund und Kraft ihrer mysteriösen Ähnlichkeiten enthüllten. Lia. Du warst es, die mich gerettet hat. Wenigstens für den Moment. Pim, ich habe mir deine Karteikarten angesehen. Was immer deine Diabolika auch entdecken, es ist alles schon hier. Schau her. Du hast dir auf den Bauch geklopft, auf die Schenkel, an die Hüften, die Stirn. Ich sehe dich noch da sitzen, breitbeinig, mit gestrafftem Rock, frontal vor mir. Wie eine stämmige, blühende Amme bist du mir erschienen, du, die du so zart und biegsam bist. Eine ruhige Klugheit hat dich von innen erleuchtet, mit matriarchalischer Autorität. Pim, es gibt keine Archetypen, es gibt nur den Körper. Jetzt nimm den Körper und zähl mal alles, was aus dem Rumpf rausragt. Mit Armen, Beinen, Kopf und Penis sind es 6 Sachen. Aber bei der Frau sind es 7. Und deswegen scheint mir, ist die 6 von deinen Autoren nie richtig ernst genommen worden. Höchstens als Verdoppelung der 3, weil sie nur bei Männern funktioniert, die keine 7 haben. Und wenn sie kommandieren, ziehen sie es vor, die 7 als heilige Zahl zu sehen. Wobei sie vergessen, dass auch meine Brüste vorspringen. Aber egal. 8? Mein Gott, wir haben nichts mit 8 am Leib. Nein, warte. Wenn man die Extremitäten nicht als je eine zählt, sondern als 2, dann haben wir wegen der Ellbogen und der Knie 8 große, lange Knochen, die rausragen. Und nimm diese 8 plus den Rumpf und du hast 9. Und wenn du den Kopf dazu nimmst, kommst du auf 10. Und so kannst du weitermachen, immer rund um den Körper herum und kommst auf jede Zahl, die du willst. Denk nur mal an die Löcher. Die Löcher? Ja, wie viele Löcher hat dein Körper? 2 Augen, 2 Ohren, 2 Nasenlöcher, ein Mund, ein Arschloch, 8. Siehst du, noch ein Grund, warum die 8 eine schöne Zahl ist. Aber ich habe 9. Und mit dem 9. lasse ich dich zur Welt kommen. Und deshalb ist die 9 göttlicher als die 8. Und willst du die Erklärung für weitere Figuren, die immer wiederkehren? Willst du die Anatomie der Menhire, von denen deine Autoren andauernd reden? Bei Tag steht man aufrecht und nachts liegt man flach. Das gilt auch für dein Dings da. Nun, sag mir jetzt nicht, was dein Dings da nachts macht. Tatsache ist, dass es im Stehen arbeitet und sich im Liegen ausruht. Und deswegen ist die vertikale Stellung das Leben und steht in Beziehung zur Sonne. Und die Obelisken ragen genauso empor wie die Bäume, während die horizontale Stellung und die Nacht der Schlaf sind und folglich der Tod. Und alle verehren Menhire und Pyramiden und Säulen. Und niemand verehrt Balkone und Balustraden. Hast du jemals von einem archaischen Kult des heiligen Geländers gehört? Na bitte. Und nicht bloß, weil es der Körper dir nicht erlaubt. Wenn du einen senkrechten Stein anbetest, kann jeder ihn sehen, auch wenn ihr viele seid. Aber wenn du was Horizontales anbetest, dann sehen es nur die in der ersten Reihe und die anderen drängeln von hinten und rufen, ich auch, ich auch. Und das ist kein schönes Bild für eine magische Zeremonie. Aber die Flüsse? Die Flüsse werden nicht angebetet, weil sie horizontal sind, sondern weil da Wasser drin fließt. Und du wirst doch nicht wollen, dass ich dir die Beziehung zwischen dem Wasser und dem Körper erkläre. Tja, siehst du, wir sind eben so gebaut, wir Menschen, wir alle. Wir haben alle den gleichen Körper. Und deshalb erfinden wir alle die gleichen Symbole, auch wenn wir Millionen Kilometer voneinander entfernt sind. Du sagst mir immer die Wahrheit. Du bist mein Ich. Und das heißt mein Sich gesehen durch dich. Ich möchte alle verborgenen Archetypen des Körpers entdecken. Die sind gar nicht so verborgen. An jenem Abend, erinnerst du dich, erfanden wir den Ausdruck, die Archetypen entdecken für unsere Momente der Zärtlichkeit. Und dann, als ich schon fast eingeschlafen war, hast du mich an der Schulter berührt. Ich habe was vergessen. Ich bin schwanger. Lia, ich war schon verloren damals. Ich wusste es nur noch nicht. Wenn Geburah die Sephirah der Furcht und des Bösen ist, so ist Tiferet die Sephirah der Schönheit und der Harmonie. Also sprach die Jutta Levi. Sie ist die erhellende Spekulation, der Baum des Lebens, das Vergnügen, der purpurne Schein. Sie ist die Eintracht von Regel und Freiheit. Und jenes Jahr war für mich das Jahr des Vergnügens, der spielerischen Umwälzung des großen Textes der Welt. Das Jahr, indem wir die Hochzeit des überlieferten Wissens mit der elektronischen Maschine feierten. Wir kreierten und hatten Freude daran. Es war das Jahr, in dem wir den großen Plan erfanden. Zumindest für mich, kein Zweifel, war es ein glückliches Jahr. Deine Schwangerschaft ging in heiterer Ruhe voran. Von der Arbeit für Garamond und meiner Agentur konnten wir jetzt einigermaßen auskömmlich leben. Ich hatte das Büro in der alten Fabrik am Stadtrand behalten, aber wir hatten deine Wohnung neu eingerichtet. Dies nämlich ist die geniale Idee unseres Verlegers. Eine illustrierte Geschichte der magischen und hermetischen Wissenschaften. Mit dem Material, das uns die Diaboliker liefern, mit der Kompetenz, die wir drei inzwischen erworben haben. Sagt er? Sagt er? Sagt er. Und mit der Beratung durch diesen unbezahlbaren Dr. Allier werden Sie drei in ein paar Jährchen imstande sein, einen großformatigen Band zusammenzustellen. Sagt er. Sagt er. Sagt er. 400 reich illustrierte Seiten mit Farbtafeln, dass es einem den Atem verschlägt. Also machte ich mich mit Feuereifer an die Entdeckung der Miniaturen des Liber Solis von Trismosin, des Liber Mutus, des Pseudolullus. Ich füllte Schnellhefter mit Drudenfüßen, Sephirotbäumen, Dekanen und Talismanen. Ich streifte durch die entlegensten Säle der Bibliotheken. Ich kaufte Dutzende von Büchern in jenen Läden, die früher einmal die Kulturrevolution verkauft hatten. Unter den Diabolikern bewegte ich mich inzwischen mit der Unbefangenheit eines Psychiaters, der seinen Patienten zugetan ist und die Brisen balsamisch findet, die durch den weiten Park seiner Privatklinik wehen. Nach einer Weile beginnt er, Texte über den Wahn zu schreiben, dann wahnhafte Texte. Er merkt nicht, dass seine Kranken ihn angesteckt haben. Er glaubt, er wäre ein Künstler geworden. So entstand die Idee des großen Plans. Diotalevi machte das Spiel mit, da es für ihn eine Form des Gebetes war. Was Belbo anging, glaubte ich damals, dass er sich genauso wie ich amüsierte. Erst jetzt begreife ich, dass er kein echtes Vergnügen daran fand. Er machte mit, so wie einer Nägel kaut. Oder aber er spielte, um vielleicht jene Adressen wiederzufinden, von denen er in einem seiner Computertexte spricht. Ich erinnere mich, Ersatztheologien für einen Engel, der nie ans Ziel gelangen wird. Wie ging das? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ob ich einen im anderen geträumt habe? Ob die Träume einander in derselben Nacht folgen? Oder ob sie Nacht für Nacht alternieren? Ich suche nach einer Frau, die ich kenne, mit der ich enge Beziehungen hatte. So enge, dass ich gar nicht begreifen kann, wieso ich sie gelockert habe, indem ich mich nicht mehr sehen ließ. Es kommt mir ganz unbegreiflich vor, dass ich so viel Zeit habe vergehen lassen. Ich suche gewiss nach ihr. Genauer, nach ihnen. Die Frau ist nicht nur eine. Es sind viele, die ich alle auf die gleiche Weise verloren habe. Alle durch meine Nachlässigkeit. Und ich bin von Zweifeln erfüllt und eine einzige würde mir schon genügen. Denn eines weiß ich, durch ihren Verlust habe ich sehr viel verloren. Ich erwache mit dem Nachgeschmack dieser verpassten Begegnung. Ich kann mich nicht damit abfinden, nicht zu wissen, was ich verloren habe. Manchmal bin ich in einem großen Haus auf dem Land. Es ist weitläufig, aber ich weiß, dass es da noch einen anderen Flügel gibt. Ich kann ihn nicht mehr finden, als ob die Durchgänge zugemauert wären. Und in jenem anderen Flügel sind Zimmer und Zimmer. Ich habe sie einmal sehr deutlich gesehen. Es ist unmöglich, dass ich sie bloß in einem anderen Traum geträumt habe. Zimmer mit alten Möbeln und verblassten Stichen an den Wänden. Mit Tischchen, auf denen altmodische kleine Spielzeugtheater aus Papier stehen. Und Sofas, auf denen große bestickte Decken liegen. Und Regalen voller Bücher. Alle Jahrgänge des illustrierten Journals der Reisen und Abenteuer zu Land und zur See. Es stimmt gar nicht, dass sie völlig zerlesen sind und die Mama sie dem Lumpensammler gegeben hat. Ich frage mich, wer die Treppen und Korridore durcheinander gebracht haben mag. Und warum es gerade hier ist, wo ich mir gern mein Buen Retiro erbauen würde. In diesem Geruch von kostbarem altem Trödel. Warum kann ich nicht wie alle anderen von der Abiturprüfung träumen? Ich glaube, dass Belbo beim Nachsinnen über den Traum erneut auf den Gedanken der versäumten Gelegenheit gekommen war und damit auf sein Verzichtgelöbnis als Strafe für seine Unfähigkeit, den richtigen Augenblick, falls es ihn je gegeben hatte, zu ergreifen. Den großen Plan begann er, weil er sich damit abgefunden hatte, fiktive Augenblicke zu konstruieren. Ich hatte ihn nach einem Text gefragt, ich weiß nicht mehr welchem, und er hatte auf seinem Schreibtisch gekramt, in einem Stapel von abenteuerlich hochgetürmten, ohne Rücksicht auf Schwere und Größe übereinandergehäuften Manuskripten. Nach einer Weile hatte er den gesuchten Text entdeckt und versucht, ihn herauszuziehen, wobei der ganze Stapel vom Tisch gestürzt war. Mal wieder. Aber er macht es ja immer so. Das sammelt die Sekretärin heute Abend auf. Sie muss schließlich auch eine Aufgabe im Leben haben. Sonst verliert sie ihre Identität. Aber sie ist nicht imstande, sie wieder richtig zu ordnen. Sie wird die falschen Blätter in die falschen Ordner legen. Wenn Diotar Levi sie hörte, würde er frohlocken. So kommen andere Bücher zustande, eklektische, zufällige. Das liegt in der Logik der Diabolika. Aber wir wären in der Situation der Kabbalisten. Jahrtausende, um die richtige Kombination zu finden. Mit Ihrer Methode, Belbo, setzen Sie einfach die Sekretärin an die Stelle des Affen, der in Ewigkeit auf der Schreibmaschine herumhackt. Der Unterschied liegt nur in der Dauer. Vom Standpunkt der Evolution aus hätten wir nichts gewonnen. Gibt es kein Programm, das Abulafia befähigt, diese Arbeit zu tun? Ja klar, gibt es eins. Und theoretisch erlaubt es die Eingabe bis zu 2000 Daten. Man muss sich nur hinsetzen und sie schreiben. Angenommen, die Eingabedaten sind Verse möglicher Gedichte. Ja? Das Programm fragt, wie viele Verse ein Gedicht haben soll, und Sie entscheiden. 10, 20, 100. Und dann nimmt das Programm die Zahl der Sekunden aus der Uhr im Computer und randomisiert sie. Was in einfachen Worten heißt, es gewinnt daraus eine Formel für immer neue Kombinationen. Mit 10 Versen können Sie Tausende und Abertausende von Zufallsgedichten bekommen. Gestern habe ich ein paar Verse eingegeben. Solche wie Füll es wieder Busch und Tal, schwer sind meine Lieder, krächzt der Rabe nimmermehr, wenn die Aspidistra wollte, reich mir die Hand mein Leben und dergleichen. Hier ein paar Resultate. Ich zähle die Nächte, es tönt das Sistrum jenseits des Heckenzaunes, wenn die Aspidistra wollte. Aus dem Herzen der Dämmerung, o Herz, du linkischer Albatros, wenn die Aspidistra wollte, jenseits des Heckenzaunes. Füllest wieder Busch und Tal, ich zähle die Nächte, es tönt das Sistrum, krächzt der Rabe nimmermehr. Füllest wieder Busch und Tal. Natürlich gibt es Wiederholungen. Das war nicht zu vermeiden. Es sieht so aus, als würde das Programm sonst ein bisschen zu kompliziert. Aber auch die Wiederholungen haben einen poetischen Sinn. Interessant. Das versöhnt mich mit deiner Maschine. Demnach, wenn ich ihr die ganze Tora eingeben und dann befehlen würde, sie, wie heißt der Ausdruck, zu randomisieren, dann würde sie echte Temora machen und die Verse des Buches ganz neu kombinieren. Sicher. Es ist nur eine Frage der Zeit. In ein paar Jahrhunderten wärst du dann fertig. Aber wenn man stattdessen ein paar Dutzend Kernsätze aus den Werken der Diabolika eingibt, zum Beispiel, die Templer sind nach Schottland geflohen, oder das Corpus Hermeticum gelangte 1460 nach Florenz, und dazu ein paar Verbindungsfloskeln wie es ist evident, dass, oder dies beweist, dass, dann könnten wir aufschlussreiche Sequenzen bekommen. Man bräuchte nur noch die Lücken zu füllen. Oder man wertet die Wiederholung als Wahrsagung, Anregung, Ermahnungen. Nur schlimmstenfalls erfinden wir auf diese Weise ein ganz neues Kapitel der Geschichte der Magie. Genial. Fangen wir gleich an? Nein, es ist schon 7 Uhr morgen. Nein, ich mach's gleich heute Abend. Cassoubon, helfen Sie mir nur einen Augenblick. Nehmen Sie mal aufs Geratewohl 2 Dutzend dieser Blätter vom Boden. Lesen Sie mir den ersten Satz vor, auf den Ihr Blick fällt, und den gebe ich dann als Datum ein. Josef von Arimathea bringt den Gral nach Frankreich. Hervorragend. Ist notiert. Weiter. Nach der templerischen Tradition hat Gottfried von Bouillon in Jerusalem das Großpriorat von Zion gestiftet. Debussy war ein Rosenkreuzer. Ja, Entschuldigung, aber man muss auch ein paar neutrale Daten einfügen. Zum Beispiel, der Koala lebt in Australien oder Papin ist der Erfinder des Dampfkochtopfs. Minnie ist die Verlobte von Mickey Mouse. Na, übertreiben wir nicht. Doch, übertreiben wir, wenn wir anfangen einzuräumen, dass auch nur eine einzige Gegebenheit im Universum existieren könnte, die nicht etwas anderes enthüllt, sind wir schon außerhalb des hermetischen Denkens. Stimmt. Also hinein mit Minnie. Und wenn ihr gestattet, würde ich noch ein fundamentales Grunddatum einfügen. Die Templer sind immer im Spiel. Belbo blieb noch und probierte bis in die Nacht. Am nächsten Morgen empfing er uns strahlend, fuchtelte mit dem gedruckten Output. Es funktioniert. Es funktioniert und er bringt unverhoffte Resultate. Jetzt hört mal zu. Die Templer sind immer im Spiel. Das Folgende ist nicht wahr. Jesus ist unter Pontius Pilatus gekreuzigt worden. Der weise Hormus gründete in Ägypten die Rosenkreuzer. Es gibt Kabbalisten in der Provence. Wer vermählte sich auf der Hochzeit zu Kanaa? Minnie ist die Verlobte von Mickey Mouse. Daraus folgt das. Wenn die Druiden verehrten schwarze Jungfrauen, dann Simon Magus erkennt die Sophia in einer Prostituierten von Tyrus. Wer vermählte sich auf der Hochzeit zu Kanaa? Die Merowinger nannten sich Könige von Gottes Gnaden. Die Templer sind immer im Spiel. Ein bisschen konfus. Nein, du musst die Verbindungen sehen. Und bitte beachte die 2-mal auftauchende Frage. Wer vermählte sich auf der Hochzeit zu Kana? Die Wiederholungen sind magische Schlüssel. Die Wiederholungen? Natürlich habe ich es ein bisschen vervollständigt. Aber die Wahrheit zu vervollständigen ist das Recht des Initiierten. Hier also meine Interpretation. Jesus ist nicht gekreuzigt worden. Und deshalb spuckten die Templer auf das Kruzifix. Die Sage des Josef von Arimathea enthält eine tiefere Wahrheit. Jesus und nicht der Gral ist in Frankreich bei den provenzalischen Kabbalisten gelandet. Jesus ist die Metapher des Königs der Welt, des wirklichen Gründers, der Rosenkreuzer. Und mit wem ist Jesus in Frankreich gelandet? Mit seiner Gattin. Warum wird in den Evangelien nicht gesagt, wer sich auf der Hochzeit zu Kanaa vermählte? Nun, weil es die Hochzeit Jesu war. Eine Hochzeit, von der man nicht sprechen durfte, weil er eine öffentliche Sünderin ehelichte, nämlich Maria Magdalena. Deshalb suchen seither alle Erleuchteten von Simon Magus bis zu Guillaume Postel das Prinzip des ewig Weiblichen in den Bordellen. Und deshalb ist Jesus der wahre Stammvater des französischen Königshauses. Niemand würde dich ernst nehmen. Im Gegenteil. Man könnte ein paar hunderttausend Exemplare davon verkaufen. Die Geschichte existiert wirklich. Sie ist so geschrieben worden, mit winzigen Abweichungen. Es handelt sich um ein Buch über das Mysterium des Grals und die Geheimnisse von Rennes-le-Château. Statt immer nur Manuskripte zu lesen, sollten Sie auch mal Bücher lesen, die anderswo schon erschienen sind. Heilige Seraphim, ich hab's doch gesagt, diese Maschine sagt nur, was alle schon wissen. Sprach's und ging unversöhnt hinaus. Und sie nützt doch. Mir ist eine Idee gekommen, die auch andere schon hatten. Na und? Wir sind eben bei der literarischen Polygenese. Signor Garamond würde sagen, das ist der Beweis für die Wahrheit dessen, was ich gesagt habe. Diese Autoren müssen jahrelang über dem Problem gebrütet haben. Und ich hab's an einem Abend gelöst. Das Problem ist nicht, okkulte Verbindungen zwischen Debussy und den Templern zu finden. Das tun alle. Das Problem ist, okkulte Beziehungen zwischen, sagen wir, der Kabbala und den Zündkerzen im Auto zu finden. Ah ja? Ich hatte das nur so hingesagt. Aber es brachte Belbo auf eine Spur. Am nächsten Morgen... Sie hatten ganz recht. Jede Gegebenheit wird bedeutsam, wenn man sie mit einer anderen verbindet. Die Verbindung ändert die Perspektive. Sie bringt einen auf den Gedanken, dass alle Erscheinungen in der Welt, jede Stimme... jedes geschriebene oder gesprochene Wort nicht das bedeuten, was sie zu bedeuten scheinen, sondern von einem Geheimnis sprechen. Das Kriterium ist simpel, man muss argwöhnen. immer nur argwöhnen. Geheime Botschaften kann man auch aus einem Einbahnstraßenschild herauslesen. Sicher. Manichäischer Moralismus, Abscheu vor der Reproduktion, Durchfahrt verboten, weil sie eine Täuschung des Demiurgen ist. Nicht auf diesem Wege wird man den rechten Weg finden. Gestern Abend ist mir ein altes Lehrbuch für Führerscheinprüfungen in die Hände gefallen. So eins mit technischen Erläuterungen über den Aufbau des Automobils. Es mag am Dämmerlicht gelegen haben oder an dem, was sie mir gesagt hatten. Jedenfalls kam mir sofort der Verdacht, dass diese Seiten insgeheim etwas anderes besagten. Wie wenn das Automobil nur als eine Metapher der Schöpfung existierte. Freilich darf man sich nicht auf das Äußere beschränken oder auf das Trugbild des Armaturenbretts. Man muss auch sehen können, was nur der Artifex sieht, nämlich das, was sich darunter verbirgt. Das Untere ist wie das Obere. Und oben ist der Motor. Omnia movens, der Allbeweger. Oder sagen wir, der kreative Born. Der Motor überträgt seine kreative Energie auf die zwei höheren Räder. Das Rad des Verstandes. Und das Rad der Weisheit. Ja, wenn das Auto Frontantrieb hat. Und beim Heckmotor mit Hinterradantrieb. Satanisch. Koinzidenz des Höchsten mit dem Niedrigsten. Gott identifiziert sich mit den Impulsen der rohen hinteren Materie. Gott als ewig frustriertes Streben nach Göttlichkeit. Fantastisch. Für morgen bereite ich eine mystische Auslegung des Telefonbuchs vor. Immer ambitioniert, unser Cassobon. Bedenken Sie, dass Sie dann das unergründliche Problem des einen und der vielen lösen müssen. Natürlich, sagte ich mir irgendwann nach Wochen, Monaten, du warst im siebten Monat, natürlich handelt es sich nicht darum, das Geheimnis der Templer zu entdecken, sondern es zu konstruieren. Und da fiel mir der Oberst Ardenti wieder ein. Belbo schien nicht sehr begeistert von der Idee, auf das Dokument zurückzukommen, das der Oberst ihm hinterlassen hatte, und fand es erst nach widerwilligem Kramen in der untersten Schreibtischschublade. Doch er hatte es immerhin aufgehoben. Wir holten die Jutta Levi hinzu, und selbdritt lasen wir von Neuem die Botschaft aus Provence. Allah, bündchen, nach bündchen, so vielen bündchen, Jahren. Saint John, 36, P. Charette de Fane. 6 entiers avec Sahel, P. Le Blancs Mantiaus, R. In der Johannisnacht Chevaliers de Provence Polar, 1344, J. N. C. 36 6 Jahre Volz, nach dem Heuwagen, 6 Platz, 6 versiegelte Botschaften, Chasquin, für die weißen Mäntel, Volz Winter, die rückfälligen Ritter Winter, von Provence, bereit zur Rache, ist, L'Ordonation, 6x6 an 6 Al Don John, jedes 20 Jahre die Premiers, je 120 Itli Jahre, Sekunds, das Joste ist der Plan. Itzaus, Kipans, die ersten zur Burg, dann die zweiten zu denen, die das Brot aßen, Ita Nostre Dame, dann zum Refugium, dann zum die das Brot aßen, die das Brot aßen, was sollte das? Weißt du noch, Lia, ich rief dich zu Hilfe und wir beide haben es rausgefunden. Da war irgendeine Schlacht im alten England und Bannock im Altenglischen, altsächsisch Bannack von gälisch Banch, ist eine Art Fladenbrot in der Pfanne oder auf einem Rost gebacken, aus Gerste oder Hafer oder anderem Getreide. Burn ist ein Wildbach. Man brauchte das nur so zu übersetzen, wie es die französischen Templer übersetzt haben mochten, wenn sie Nachrichten aus Schottland an ihre Brüder in Provence schickten. Und heraus kam etwas wie der Bach des Fladens oder des Brotes. Die das Brot aßen, sind also die, die am Bach des Brotes gesiegt haben. Also der schottische Kern des Ordens, der sich zu jener Zeit vielleicht schon über die ganzen britischen Inseln ausgedehnt hatte. 1344 begeben sich die ersten Großmeister jeder Gruppe an die 6 vorgeschriebenen Orte. Im Verlauf von 120 Jahren folgen einander in jeder Gruppe 6 Großmeister und 1464 trifft sich der 6. Großmeister von Tomar mit dem 6. Großmeister der englischen Gruppe. 1584 trifft sich der 12. englische Großmeister mit dem 12. französischen Großmeister. Die Kette geht weiter so in diesem Rhythmus. Und wenn das Treffen mit den Paulizianern scheitert, dann scheitert es 1824. Und dann ist Europa heute der Schauplatz eines geheimen Balletts zwischen Gruppen, die einander suchen und nicht finden können. Und jede weiß, dass ein Nichts genügen würde, um Herr der Welt zu werden. sagen auch die Rosenkreuzer. Ich werde sofort die Rosenkreuzer-Manifeste nachlesen. Aber Sie sagten doch, die wären falsch. Na und? Auch wir machen hier eine Fälschung. Stimmt. Hatte ich ganz vergessen.